Tyrannei. Die Herrschaft des Geldes muss fallen und die Latinsklaverei. Das Gute wird irgendwann siegen und dann sind ihre Tage gezählt. Die Macht wird dann wieder vom Volke ausgehen und nicht von den Börsen der Welt. Voran, voran, für Brot und für Arbeit. Voran, voran, für Freiheit und Recht. Blühe mein deutsches Vaterland, blühe. Tod den Tyrannen, nie wieder Knecht. Tod den Tyrannen, nie wieder Knecht. Sozial und gerecht, Arbeit und Wohlstand für alle, kein einziger deutscher Mitknecht. Gegen Profit und Ausbeuterei, wir stürzen den goldenen Thron. Das Großkapital war schon immer der Feind einer freien deutschen Nation. Kinder, einen freien, völkischen Staat.